Wenn alle Bevölkerungen eine gleich große Geburtenrate hätten und gerade man ihren Bestand erhalten würden, wenn also ein Volk immer bei 1 Million bleiben würde und das durch Jahrhunderte hindurch, oder bei 10 Millionen und auch das durch Jahrhunderte durch, dann gäbe es kaum Wanderung. Dann würde der eine oder andere in einem Volke sagen, naja, ich lasse mir mal den Wind um die Nase wehen, ich gucke mir mal die Welt an, ich gucke mir das mal an, wie das bei anderen Völkern aussieht. Aber es würde nicht einen Druck geben auf die Grenzen eines anderen Volkes. Aber dann, wenn diese Geburtenraten unterschiedlich sind, und zwar sehr deutlich unterschiedlich, dann gibt es einen Druck. Einen Druck auf die Grenzen des Volkes, was wenig Geburten hat, von Völkern aus, die viele Geburten haben. Und deswegen ist die Bevölkerungsexplosion, die wir in anderen Ländern haben, und das wird oftmals sehr verschwiegen, nicht bei uns ist die Bevölkerungsexplosion, es wird allgemein von der Bevölkerungsexplosion gesprochen, bei uns ist sie nicht. Wir finden sie in Südamerika, wir finden sie in Afrika, wir finden sie in Asien. Diese Bevölkerungsexplosion ist deswegen für uns von Bedeutung. Sehen wir uns Südamerika an, die mexikanische Bevölkerung verdoppelt sich alle 25 Jahre. Die hatten um 1940 mal 20 Millionen, inzwischen haben sie über 60 Millionen, das heißt also so viel wie die Altbundesrepublik, und um das Jahr 2000 werden sie also auch die Gesamtbundesrepublik im jetzigen Zustand überholt haben. Das heißt also, sie verdoppeln sich alle 25 Jahre. Wir haben also dort eine Bevölkerung, die laufend wächst. Und welche Folge hat das? Die Mexikaner gehen über den Rio Grande. Und die sagen, wir brauchen nur noch 5 oder 10 oder spätestens 15 Jahre weiterzumachen. Dann ist Texas mehrheitlich von Mexikanern besiedelt. Und dann machen wir da eine Volksabstimmung und dann gehört uns das, was die Amerikaner uns einstmals abgenommen haben, gehört uns dann wieder. Ganz einfach durch eine Einwanderung, durch die sogenannte friedliche Landnahme. Das, was man also im Kriege verloren hat, das gewinnt man über die Wiegen wieder. Oder wir sehen uns Indien an. Bei uns wird gesagt, wir sollten hier ein Vorbild geben im Geburtenrückgang. Nun, selbst wenn das deutsche Volk ein Vorbild geben würde und selbst wenn hier kein einziges Kind mehr geboren würde, dann würde das überhaupt nichts ausmachen. In Indien werden jedes Jahr 30 Millionen Menschen geboren. Das bedeutet, dass also in 2,5 Jahren das gesamte deutsche Volk, wenn es sich denn selbst ausrotten würde, um Platz für die Welt zu machen, ersetzt wäre durch Inder, die hier geboren werden. Das heißt also, mit Geburtenrückgang Werbung zu machen, das klappt nicht, das geht nicht, das geht aus verschiedenen Gründen nicht. Einmal ist es so, dass es gerade in Afrika geradezu abgelehnt wird, die Geburten zu beschränken. Es wird als widernatürlich, als widersinnlich zu sehen, und an sich ist es ja auch widernatürlich, Geburten zu beschränken, wenn wir jetzt mal von der Natur ausgehen. Die Natur selektiert nicht vorweg. Die Natur will möglichst viele Nachkommen, es werden immer viel mehr Nachkommen produziert als überleben. Im Frühjahr werden 15 oder 18 junge Häslein geboren und im Herbst sind davon noch 2 nach. Die anderen sind also im Lebenskampf draufgegangen durch Krankheiten, durch Feuchtigkeit, durch Raubfeinde, weil sie nicht genügend aufgepasst haben, wenn der Habicht kam. Die sind alle weg und was nachbleibt, ist im Regelfall das Stärkste, das Gesundeste und das pflanzt sich dann wieder fort. Wenn die Hasen jetzt sagen würden, es bleiben ja sowieso nur 2 nach, oder die Kaninchen, also jetzt beschränken wir unsere Geburtenrate, es bleiben nur 2 nach, denn nur die können also auch auf Dauer überleben, dann würde das Prinzip ausgesetzt sein, dass diese 2, die dann geboren würden, und gerade die stärksten, gesundesten wären, das ist ja gar nicht einzusehen und das ist auch nicht wahrscheinlich. Das heißt, Malthus hat es ja als erster ausgesprochen, der Engländer, die Natur produziert sehr viel mehr Nachkommen, als der Boden eigentlich ernähren kann. Und es grenzt sich dann ein durch die Feinde dieser Art. Auch bei uns hat es diese Eingrenzung gegeben. Früher insbesondere durch Krankheiten, durch Seuchen, Cholera, Pest, durch Kinderkrankheiten, durch Tuberkulose, durch alle möglichen Dinge, Masern, die heute unbekannt sind, die waren früher eine absolut tödliche Angelegenheit und bei Wanderungen sind es immer noch die verschiedenen Indianerstämme, die Feuerländer beispielsweise, sind an den Masern ausgestorben, weil die nicht daran angepasst waren, die haben Masern gekriegt und was bei uns ungefährlich ist, heute, das ist also in anderen Regionen, in anderen Gegenden absolut tödlich. Ein Beispiel aus unserem Bereich. Die Juden haben immer im Ghetto gelebt und im Ghetto hat es immer Läuse gegeben. Und deswegen ist es so, dass die Juden gegen Flecktyphus sehr gut angepasst sind. Flecktyphus wird durch Läuse übertragen und es sind an Flecktyphus nur 2% der Juden gestorben. Und das auch hauptsächlich Westjuden, also Ostjuden, für die war das völlig ungefährlich. Da sind in den Jahrhunderten davor schon alle gestorben, die sterben konnten. Bei den Polen war es immerhin schon 20%, die an Flecktyphus starben und bei Deutschen 50%, die an Flecktyphus starben. Warum? Weil sie eben nicht angepasst waren an diesen Überträger, die Laus nämlich. Die Laus ist bei uns zu aktiv bekämpft worden, als dass sie hier als Flecktyphus-Überträger eine große Rolle spielen konnte. Das bedeutete, für uns war Flecktyphus eine lebensgefährliche Krankheit, für die Juden nicht. Und so ist es in der Naturgeschichte immer so gewesen, dass der Mensch fertig werden musste mit seinen natürlichen Feinden, eben diesen Krankheiten, Viren, Bakterien. Und er musste fertig werden, wenn er das beherrscht hat, mit dem Hunger. Auch das war früher ein Faktor. Wer die Moorleiche in Schleswig im Schloss Gottorf sieht, die hat man also untersucht und da hat man festgestellt, die ist ja 15 Jahre alt geworden. Dann wurde sie hingerichtet, wobei man mutmaßen kann, dass es wegen irgendwelcher sexuellen Vergehen waren. Das gab damals ja noch recht strenge Strafen dafür. Man hat festgestellt, man hat ihre Knochen untersucht. In ihren 15 Lebensjahren hat sie 15 Mal vor dem Hungertod gestanden, immer im Frühjahr. Das kann man am Knochenwachstum feststellen. Da war sie kurz vor dem Verhungern. So, sie hat es geschafft, aber viele andere haben es sicherlich nicht geschafft. Das heißt, auch die Art Mensch war in früheren Jahrhunderten einem Ausleseprozess unterworfen. Auch da wurden sehr viel mehr geboren, 10, 12, 15 Kinder, als dann letztendlich durchkamen. Die Segnungen der Medizin, Segnungen in Anführungsstrichen, haben es dann möglich gemacht, dass die Krankheiten beherrscht wurden. Die großen Seuchen sind fast restlos ausgerottet worden. AIDS ist jetzt ein Sonderfall, der auftritt. Und AIDS ist deswegen eine große Hoffnung für uns in diesem Punkt. Wenn man sagt, ja, Afrika wird durch AIDS entvölkert, ich habe also überhaupt nichts dagegen und ich hoffe, dass also ein Gegenmittel gegen AIDS frühestens in 20 Jahren gefunden wird. Das heißt also, AIDS ist eine Sonderentwicklung, aber die anderen Krankheiten hat man beherrschend gelernt. Und das bedeutet, dass eine Explosion, eine Bevölkerungsexplosion ungeahnten Ausmaßes stattfinden konnte. Wir haben die Versuche in einigen dieser Entwicklungsländern, das zu beherrschen. Wir haben in China das rabiate Einkindsystem, das dort eingeführt wurde. Das heißt, diejenigen, die zwei Kinder haben, werden geradezu bestraft. Wer drei Kinder hat, verliert seinen Arbeitsplatz und ähnliche Dinge. Das hat aber dazu geführt, dass es einen enormen Männerüberschuss in China geben wird in einigen Jahrzehnten. Die Chinesen sind zwar kommunistisch erzogen, aber 40 oder 50 Jahre kommunistische Erziehung machen nicht 2000 Jahre Konfuzianismus weg. Und der Konfuzianismus verlangt, dass ein Ahnenopfer durch einen Sohn gebracht wird. Die eigene Seele kann im Jenseits nur Ruhe finden, wenn ein Sohn Ahnenopfer bringt. Und das kann nur ein Sohn machen und keine Tochter. Das heißt, wenn dieses eine Kind, was geboren wird, ein Sohn ist, ist die Sache in Ordnung. Wenn es kein Sohn ist, ist das also ein Riesenproblem. Wenn es eine Tochter ist, wird sie ausgesetzt oder wird also umgebracht oder was auch immer. Man will also auf jeden Fall einen Sohn haben beim Einkindsystem. Und das bedeutet natürlich, dass diese vielen Söhne, die da jetzt also am Leben gelassen werden, dass die später irgendwann mal Schwierigkeiten haben werden, Heiratspartner zu finden. So, und dann stellt sich natürlich die Frage, wo werden die sich dann die Heiratspartner suchen? Diese Milliarde Chinesen oder 1,2 Milliarden, darauf wird es mit Sicherheit also noch steigen, wo werden diese 1,2 Milliarden Chinesen sich ihre Heiratspartner suchen, wenn da 300 Millionen Männer sind, die also keine Partnerin finden können? Afrikaner mit Sicherheit nicht. In Afrika werden die sich also Partner nicht suchen, weil da eine große Abneigung besteht. Die Japaner und Chinesen sind sehr hochstehende Völker, intelligente Völker, die als solche nicht bereit sind, sich also mit Afrikanerinnen zu vermischen. Sie werden sich also in Europa vornehmlich die Heiratspartner